123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Oh, Kerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Touch this. Break it down. looking for the need to replace me. You're on the runway, track for the good. I'm only painting a picture, telling what we could be at. Like the heart in a cash register. You done gave it away, you had it till you took it back. But I keep walking on, keep hoping on, keep hoping for that the call is yours. Keep rolling home, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I beg you. Auf und leg sie deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.

Hello, this is Agent Johnson from the Geheimdienstbehörde, and this is for a gewisse Frau Kloditz from Dresden. I have here a telephone Mitschnitt from you where you have a not entschlüsselungsfähiges Codierungssystem verwendet. So, jetzt passen wir auf, mein Junge. Wenn unser FC hier noch ein Spiel verliert, platzt dir aber echt eine Pampe. Aufsteigen sollen sie nicht absteigen, die Schlaftabletten. Okay, what for a code is this? What means FC? And who are those Schlaftabletten, du? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der beste Mix. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique. Down the superhighway, all that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a ist 21 Uhr.